Ich kaufe am Bahnhof ein Big Mac für die Fahrt. Wussten Sie, dass der Big Mac verwendet wird, um die Kaufkraft in verschiedenen Ländern zu vergleichen? Das habe ich von Herrn Huber gelernt. Ein letzter Bissen vom Burger und der Zug fährt ab. Weg von der Zivilisation, raus in den Wald. Für ein paar Tage werden Sie Herrn Huber nicht finden. Ich habe einen Vorsprung. Ich putze mir die Zähne morgens mit Elmex und abends mit Aronal. Mittags bin ich in der Schule und putze sie nicht. Noch 8-mal Zähne putzen bis zum Referat in Wirtschaft. Ich stehe auf einer 5 in diesem Fach. Kombiniert mit der 5 in Französisch würde das eine Wiederholung der Stufe bedeuten. Noch 2-mal Aronal und 1-mal Elmex. Dann muss ich das Referat halten. Ich habe mir ein wenig Ritalin reingefahren. Ich habe zwar kein ADHS, jedoch hilft es mir, wach zu bleiben. Dazu trinke ich eine Coca-Cola und esse Pringles. Ich hoffe, dass ich mit dem Referat diese Nacht durchkomme. Herr Huber betritt den Raum. Er stellt seine braune Ledertasche ab. Meine Mitschüler hören auf zu reden. Ich hole die gekritzelten Notizen auf Leitz Karteikarten aus meinem E-Spec-Rucksack. Mein Kopf hämmert leicht. Außerdem bin ich übermüdet. Die 2 Aspirintabletten wirken noch nicht. Nach den tagesaktuellen Themen zum Leitzins und der Euro-Krise wendet sich der Wirtschaftslehrer mir zu und fragt, ob ich bereit sei. Ja, sage ich wie von selbst. Herr Huber sitzt an einem Stuhl gefesselt in einem geräumigen Keller. In seinem Mund steckt ein Knebel. Das war nicht Teil seines Studiums gewesen, nicht Teil seines bisherigen Lebens. Bisher schaute er nur gerne RTL-Krimiserien auf seinen Samsung-Fernseher. Jetzt war er selbst Teil eines Krimis. Er dachte sich, dass das gar nicht mal so schlecht sei. Das Referat heute, das war nicht so toll, sagte Herr Huber. Das war übertrieben positiv, denn ich verhaspelte mich die meiste Zeit und hatte das Thema kaum verstanden. Außerdem hatte ich die Karteikarten durcheinander gebracht. Ich fragte nach der Note. Eine 4. Ich fragte, ob sich nicht noch was machen ließe. Leider nicht. Mein H&M-Shirt fühlt sich auf einmal zu eng an. Dieses Schuljahr war damit für mich gelaufen. Ich betrat den Raum, sagte, nicht schreien. Herr Huber nickte. Ich entfernte den Knebel. Bitte tu mir nichts, Matt, sagte der Lehrer. Lass mich gehen. Ich sage niemandem was und du kannst es ja wiederholen. Das Wort wiederholen ließ aufgestaute Wut in mir hochkommen. Ich griff in die Seitentasche meiner Gore-Tex-Jacke und holte einen spitzen Gegenstand hervor. Irgendwo in der Pampa in der Nähe von Freiburg im Breisgau laufe ich durch den Wald. Hexenwald steht auf einem Schild. Die Zähne habe ich seit gestern Abend nicht geputzt. Mein Ziel ist ungewiss, jedoch weiß ich, dass sie mich nicht finden werden, dass meine Schulpflicht getan ist. Aus der anderen Jackentasche holte ich die Karteikarten mit meinen Notizen. Lieber Herr Huber, ich halte heute ein Referat über die Bilanzanalyse. Ich startete den Liesegang-Overhead-Projektor und zeigte mit dem spitzen Teleskopzeigestab auf die an die Wand geworfenen Diagramme. Ich war komplett in Form. Herr Huber saß nur da und versuchte, seine Hände frei zu bekommen. Doch der Kabelbinder hielt ihn davon ab. Er kerbte sich in seine Haut. Noch 14-mal Zähne putzen, dann steht mein Wirtschaftsreferat an. Ich habe mega Schiss vor Referaten. Dieser Druck, ich komme damit nicht klar. Und dann bereite ich mich auch noch schlecht vor, weil ich schon vorher Angst vor der Angst habe. Eine Valium half anfangs, mittlerweile nicht mehr. Und wie war mein Referat? Fragte ich gespannt. Du hast das Thema nicht verstanden, keuchte Herr Huber. Du hast es wirklich nicht verstanden. Das hier war schlechter als dein vorheriges Referat. Du hast Fachbegriffe falsch verwendet. Der Aufbau war einfach verwirrend und auch rein sprachlich warst du dem Thema nicht gewachsen. Du hast deinem Publikum nicht in die Augen geschaut. Alles, was wir besprochen hatten, was ein gutes Referat ausmacht, hast du missachtet. Nicht mal meine Fragen konntest du zusammenhängend beantworten. Das war eindeutig eine 6. Ich kann Herrn Huber nicht in die Augen blicken. Sehe nur das kleine Krokodil auf seinem Hemd von Lacoste. Ich nicke, schalte den Overhead-Projektor ab und verlasse den Raum. Im Wald, außerhalb der Zivilisation, fühle ich mich wie in einer anderen Zeit. Die Bäume überragen mich, passen auf, dass mir nichts passiert. An einer Quelle forme ich mit meinen Händen eine Schale und trinke etwas. Ich laufe über die gefallenen Blätter. Es weht ein heftiger Wind. Ich beobachte einen Ast, wie er sich erst biegt, bis er sich nicht mehr biegen lässt und bricht und zu Boden fällt. Ich nehme den Ast als Spazierstock und setze meine Reise fort.